Zeugin Barbara Posimska, Polen, Strickerin, 38 Jahre, 140. Verhandlungstag, 4.3.1965. Auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses. Gada się pani. Bitte sehr. Und wenn Sie etwas näher an das Mikrofon herangehen würden, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Frau Zeugin, Sie sind ebenfalls in Auschwitz gewesen. Pani też była, właśnie tak mit jest. Jawohl. Und wann ungefähr war denn das? Kiedy pani była? Przyjechałam 3 kwietnia 1942 roku czeskim transportem, pierwszym czeskim transportem. Ich bin am 3. April 1942 nach Auschwitz gekommen, und zwar mit dem ersten tschechischen Transport. Mein Nummer ist 4662. Meine Nummer ist 4662. Und wie lange blieben Sie in Auschwitz? Jak długo pani była w Auschwitz? Zostałam 18 stycznia 1945 roku stamtąd ewakuowany. Ich wurde am 18. Januar 1945 von dort evakuiert. Und in welchen Lagern bzw. in welchen Blöcken? Na początku nie było jeszcze obóz Kobice, więc przyjechaliśmy do męskiego obozu. Tam było od 1. do 10. blok nasz. Zuerst gab es kein Frauenlager und deswegen kamen wir sofort in den Männerlager und belegten die Blocks 1 von 1 bis 10. Tam war das in dem Lager Auschwitz 1, also im Stammlager? Czy to było w macierzystym obozie? Tak, jest. Ja, das war im Stammlager. 1 bis 10 im Stammlager, ja. Dalej. Teraz mam mówić, tak? Darf ich weiter? Ja, bitte schön. Proszę bardzo. Mieszkałam na bloku 7, później mieszkałam na bloku 10. Zuerst war ich auf dem Block 7, dann war ich auf dem Block 10. Na blok 10 nie mogłam wytrzymać nerwowo, bo stale było tam słuchać strzelaniny. Auf dem Block 10 konnte ich nervlich nicht aushalten, weil man immerfort Schüsse gehört hat. Przeprowadziłam się na blok 8. Deswegen zog ich auf den Block 8. Tam przyjechało koniec kwietnia moje rodzice, matka i ojciec. Dorthin kamen Ende April meine Eltern, meine Mutter und mein Vater. Ojciec do obozu męskie, a matka była ze mną. Mein Vater kam dann in Männerlager, ins Männerlager, und meine Mutter blieb mit mir. Das war auch 1942. Jawohl. Tam mieszkaliśmy w tym samym obozu, mieszkaliśmy do augusta. Do sierpnia. Do sierpnia, września. Do sierpnia, września tegoż roku. Tak. Dort haben wir waren wir untergebracht bis August, September des gleichen Jahres. Bardzo ciężko pracowałam, jeszcze nie było dosyć. Byłam całkiem wyczerpana. Dort habe ich sehr hart gearbeitet, das Essen gab wenig, ich war sehr erschöpft. Stamtąd przewieźli nas do nowy obóz. Ja jeszcze chciałam mówić, mieszkaliśmy więc w tym obozie, no a podłogieśmy spali na słomie. Ja, da wollte ich noch etwas hinzufügen. In diesem Lager, da haben wir auf dem Boden, auf dem Stroh geschlafen. Im Block 8. Auf dem 8. Block. W ogóle całym obozie było. Überhaupt, im ganzen Lager war es nur so. Stamtąd my przyszli do Brzezinki. Na Brzezinkę mieszkałam w bloku 15. Von dort kamen wir nach Birkenau. In Birkenau lebte ich auf dem Block 15. Brzezinka przeciw Oświęcim było Gehenna. Birkenau im Vergleich zum Auschwitz war eine Gehenne, eine Höhle. Eine Hölle. Block 15 in Birkenau, war das in dem Lager B1? Czy to był obóz B1? Pierwszy obóz, pierwszy, das, pierwszy das war überhaupt das erste erste. Lager, das allererste. Allererste, ja. Hieß das nachher später Block B1? Czy to potem był blok B1? To był pierwszy, jedyny, to był kamień w blokach, jeszcze nie w barakach. To było tam, gdzie te koje byli. Das war das Einzige, was dort gab, also gemauert, also waren keine Baracken. Und man hat ja solche Keulen dort, Schlafstellen drin. Das war August, September. Ich glaube, das war das, was ich meine. August, September 1942. Und dort, also wir sind zu der Zeit dorthin gekommen und blieben bis Ende 1943. Ja. Tam zachorowałam do tyfus plamisty. Dort wurde ich erkrankte ich an Fleckfieber. Mój wujek mieszkał w obozie męskim na Brzezinkę i był na 17. bloku blokschreiberem. Mein Onkel war dort auf dem im Männerlager auf dem Block 17 und war dort Schreiber. Z nim byłam w kontakcie. Ich stand mit ihm in Verbindung. Przez niego dostałam zaszczyki, lekarstwo i żywność, który Bednarek mi dał. Durch ihn bekam ich Spritzen, Medikamente und Lebensmittel, die von Bednarek bekommen hat. Dzięki temu wyzdrowiałam. I mogła moje mamusi pomagać. Dank dieser Tatsache bin ich gesund geworden und konnte meine Mutter auch helfen. Bednarka osobiście nie znałam. Ich kannte Bednarek nicht persönlich. Tylko przez wujka, przez nazwiska. Przez wujka, że on dostał te lekarstwo od niego. Nur wusste ich von meinem Onkel, dass von diesem Namen Bednarek und dass von ihm dieses bekommen hat. Nie tylko mnie pomagał, ale pomagał wszystkim moim koleżankom, do których jeszcze dzisiaj żyją i mieszkają w Izraelu, w Tel Awiwie. Hat nicht nur mir geholfen, hat auch vielen meinen Kameradinnen geholfen, die bis jetzt noch leben und zurzeit in Tel Awiw, in Israel weilen. Nazywają obecne Gisela Holzer. Holzer. Holzer. Schloss. Sie heißen, also diese Kameradinnen von mir, folgendermaßen. Gisela Holzer, also geborene Holzer, jetzt verheiratet, Schloss. In Tel Awiw. Margit Grossberg. Margit Grossberg. Również w Tel Awiw. Ebenfalls in Tel Awiw. Aber ich weiß nicht, wie sie jetzt heißt. Sie ist verheiratet. Bala Alica. Bala Alica? Ja. Bala oder Paula? Bala? Bala Alica. Bala Alica. To jest też nazwisko jednej, której mieszka w Kieszmarku, Czechosłowacji. Das ist auch Name von einer Kameradin, die in der Tschechoslowakei lebt. Który również może oświadczyć, że on pomaga również. Diese Personen können ebenfalls bezeugen, dass ihnen geholfen hat. 42 roku później robił apel. Ten czas pracowałam jako Leichenträger na Krankenbau. Kto robił apel? Apel, robili apel. Also eines Tages, das war 1942, ich habe als Leichenträgerin im Krankenbau gearbeitet. Da kam ein Appell. To było 2 września. Das war am 2. September. Wszyscy chory musieli stawać. Ci mogli stać, czy nie. Musieli stawać apelu. Moja matka była ten czas chora. Miał gorączkę. Mimo tego, że miałam... Alle Kranken mussten... Wenn sobald sie einigermaßen stehen konnten, mussten sie sich zum Appell melden. Meine Mutter war dabei. Sie war krank, sie hatte Fieber. Trotzdem musste sie... Mimo tego, że miałam lekarstwa, zabrali ją. Obwohl ich Medikamente hatte, hat man sie mir fortgeholt und vergast. Ich stand ja da und habe gehört, wie sie geschrien hat, mein Kind, rette mich, und ich konnte nichts helfen. Ich stand und hörte zu. Damals wollte ich nicht mehr leben. Danach wollte ich nicht mehr dort arbeiten. Ich habe mich freiwillig gemeldet zu schweren Arbeiten, weil ich nicht leben wollte. Pracowałam w gumiplantarze, było bardzo ciężko i straszne mi tam maltretowali, dostałam straszne bicie. Ich habe dann danach auf die Gummiplantage gearbeitet. Das war sehr schwer dort und ich habe Schläge gekriegt. Jeden dzień zostałam w obozie, bo nie miałam butów, nie mogłam iść, bo było... Butów nie miałam i było ciężko bez tych butów wchodzić na pole, więc zostałam w obozie, mimo tego, że wszystkie koleżanki mi ostrzegali z tego, że nie mam zostać. Eines Tages blieb ich im Lager. Ich hatte keine Schuhe und konnte nicht gehen barfuß. Ich blieb also im Lager. Bo chciałam zamienić butów. Ich blieb also im Lager, weil ich doch Schuhe irgendwie tauschen wollte. Meine Kameradinnen haben mir gesagt, ich soll nicht im Lager bleiben, aber ich blieb's dort. Więc nareszcie dostałam buty i byłam uradowany, no więc poszłam ko kuchnie i chciałam parę kartofli ukraść. Ich habe also endlich Schuhe bekommen, ich war sehr glücklich darüber. Und ich ging in die Nähe der Küche, um dort ein paar Kartoffeln zu stehlen. Nikogo nie widziałam w obozie i miałam już w spodniach te kartofle. Niegla dostałam, nagle dostałam strasznego kopniaka i przewróciłam się. Ich habe niemanden gesehen in der Nähe und ich hatte schon die Kartoffeln in den Hosen versteckt. Plötzlich bekam ich einen Tritt, einen furchtbaren Tritt. Oglądałam się i widzę, był to... Arbeitsdienstführer Stiwitz. Ich drehte mich um und habe gesehen, dass der Arbeitsdienstführer Stiwitz war. Zabrał mi na blok 25. Er nahm mich mit auf den Block 25. To był blok dla tych, którzy zostali zawsze przegazowani. Das war ein Block, wo diejenigen untergebracht waren, die immer vergast wurden. Wann war das? Kiedy to było? Mniej więcej? To było początek 43 roku już. Das war Anfang 1943 bereits. Więc zostałam tam 4 dni. Ich blieb also dort 4 Tage lang. Tam nie było kocy. Dort gab es keine tam Decken. Nie było słomy. Tam dort nie gab było es kein Stroh. Keine, nie było czego? Tam nie było wody. Dort gab es kein Wasser. Tam nie dostali jedzenie. Dort bekamen wir auch nicht zu essen. To były wszystkie, które już mieli zostać. Dort waren nur solche, die bestimmt waren, ins Gas zu gehen. Moje koleżanki z roboty tym samym dniem przyszli i przywieźli mi koce i strasznie płakali. Am gleichen Tag kamen meine Kameradinnen zu mir, sie haben mir Decken gebracht und haben furchtbar um mich geweint. Więc prosiłam, żeby dali znowuż kontakt moim wujkowi, żeby prosili, że jak niech mi uratują w jakiś sposób. Ich habe dann gebeten, sie möchten sich irgendwie in Verbindung setzen mit meinem Onkel, von dem ich früher gesprochen habe. Er möchte doch versuchen, mir zu helfen und mich zu retten. Więc znowuż poszedł do Bednarka. Er ging also wiederum zum Bednarek. On miał kolegi tam, kapo, na tym samym bloku. Er hat einen Freund dort im gleichen Block, der kapo war. Ten przepłacił SS-mana, który mi później wieczorem wypuścił i powiedział. Der letzte hat einem SS-mann Geld gegeben und diese... Den Kapo. Ale nie, der przekupił złotem. Er hat ihm Gold gegeben und er ließ mich dann am gleichen Abend raus. Also der Onkel hat dem Capo Gold gegeben. Nein, der Capo hat einem SS-Mann Gold gegeben. I powiedział tak. Verschwinde und sage niemandem ein Wort, damit mir das nicht den Kopf kostet. Er sagte zu mir folgende Worte. Tak zostałam uratowany z bloku 25. So wurde ich vom Block 25 gerettet. Później, że umie język niemiecki, zostałam przywieziony do Oświęcimu, do Arbeitseinsatzu. Später, dadurch, dass ich Deutsch konnte, brachte man mich nach Auschwitz zum Arbeitseinsatz. Tam pracowałam do ostatniej chwili, do 18. stycznia 45. roku. Dort habe ich gearbeitet bis zum Schluss, bis zum 18. Januar 1945. Chciałam wiedzieć, czy mój ojciec żyje. Ich wollte erfahren, ob mein Vater noch lebt. W Krankenbau pracował Kuzin mój, na Block 28. Auf dem Krankenbau, auf dem Block 28, hat ein Vetter von mir gearbeitet. Tak, Dali? Cousin, tak? Cousin ist Vetter. Ja, przepraszam. Pracował tam i my mogliśmy, jak pracowaliśmy w biurze, mieliśmy okazję iść do lekarza, do dentysty. Było nam to dozwolenie. Dadurch, dass wir dort gearbeitet haben, haben wir die Möglichkeit gehabt, es war uns erlaubt, zum Arzt, zum Zahnarzt zu gehen, also rauszukommen. I chodziliśmy co tygodni i tam mój Cousin przyszedł i zawsze się mówił, więc pytam się. Wir gingen also raus jede Woche und dorthin kam auch mein Vetter und wir sprachen miteinander. Tam pytam się o mojego ojca. Ich habe also dort gefragt nach meinem Vater. Powiedział, że ojciec był chory, przyszedł na blok 28, 19 maja 42 roku. Er hat mir erzählt, dass mein Vater krank geworden ist und dass er als Kranker auf den Block 28 kam. Sam das war am 19. Mai 1942. Sam bardzo się starał, żeby go uratować. Mein Vetter hat sich bemüht, sehr bemüht, ihn zu retten. Niestety, jednego dnia, czyli tym samym dniu, dostał od Klera zastrzyk fenolu. Tego samego dnia? 19 maja dostał. Leider an diesem bestimmten Tag, also am 19. Mai, bekam er eine Phenolspritze von Claire. I mój kuzyn musiał jemu krzyż dać i do piwnicy zawieźć. Każdy został krzyżem i numerem. Mein Vetter musste ihm selbst ein Kreuzchen machen an der Brust und eine Nummer, dass jeder bekam so eine Bezeichnung und dann in den Keller schaffen. W kartotekę sama wyszukałam, gdzie pisało, że Herz Lehmung umarł. Ich habe selbst die Karte gefunden, wo drauf stand, dass er an der Herzlähmung gestorben sei. Wszystkie te, które dostali fenolu, został zawsze oznaczony Herzlähmung. Alle diese Personen, die Phenolspritzen bekommen haben, wurden auf diese Weise bezeichnet als Ursache Herzlähmung. Arbeitseinsatzu dostaliśmy zawsze Ab- und Zugangi, które myśmy musieli przepracować. Beim Arbeitseinsatz bekamen wir die Ab- und Zugänge, die wir bearbeiten mussten. Więc wiedzieliśmy, ile zawsze są martwisch, bo musieliśmy kartotekę wyciągać i odłożyć. Wir wussten also immer, wie viel verstorben sind, weil wir die Karten aussuchen mussten und beiseite legen mussten. Tak samośmy wiedzieli, ile zugangi przyszli do obozu i ile zostali gazowani. Wir wussten ebenfalls, wie viel Zugänge gekommen sind, ins Lager gekommen sind und wie viel vergast wurden. Tam miałam okazję w Arbeitseinsatzu poznać kaduka. Dort beim Arbeitseinsatz hatte ich die Gelegenheit gehabt, Kaduk kennenzulernen. Vis-à-vis w moim biurze był Führerheim dla tych panów. Vis-à-vis von meinem Büro befand sich ein Führerheim für diese Herren. Jednego dnia poszłam do ubikacji. Nie było na gangu nikogo. Kaduk przyszedł pijany z Führerheimu. Eines Tages ging ich auf die Toilette. Es war niemand im Gang. Dann kam Kaduk aus dem Führerheim betrunken. Pytam się, czy można bitte vorbeigehen zu dürfen. Und ich habe ihn gefragt, ob ich, ich habe die Worte in Deutsch gesagt. Darf ich vorbeigehen? Da dał mi ten czas, dostałam od niego taki straszny kopniaka, że zostałam z krwią zalany. Ich bekam daraufhin von ihm einen so furchtbaren Tritt, dass ich blutüberströmt liegen blieb. Powiedział, du verfluchte Hund, was scherst du dich hier herum? Und so hat zu mir gesagt. Zostałam ten czas główny nerw, tyle uszkodzony, bo do dzisiaj dnia mam nieczule cały pół poszladek. Damals wurde ein Hauptnerv bei mir verletzt und bis zum heutigen Tage bin ich schmerzempfindlich an dieser Stelle. Bogera znam i widziałam go kilkakrotnie na rowerze, jak jeździł, bo mieliśmy okazję przez okno na blok 11. Den Burger kannte ich und ich habe ihn oft gesehen, wie mit dem Fahrrad fuhr. Wir hatten die Gelegenheit gehabt, durch das Fenster in unserem von unserem Büro aus zu sehen, Jakon Jechał Chwileczkę, wie mit dem Fahrrad fuhr. I karabinkiem. Und mit dem ein Karabiner dabei hatte. On był jedyny okrutniejszy. Okrutniejszy. On był jedyny okrutniejszy, co mogę sobie przypominać. War der grausamste, so wie ich mich an ihn jetzt erinnere. Nazywaliśmy go der Blutsauger. Wir nannten ihn der Blutsauger. Bez krwi nie mógł żyć. Ohne Blut konnte nicht leben. Wszystkie te SS-mani byli tak sadisty i perwersni. Alle diese SS-Männer, sie waren Sadisten und pervers. Teraz nie wiem, co chciałem powiedzieć. Ja. Wszystkie moje rodziny, wujku, ciotki, kuzynów, zostali w Oświęcimu. Die ganze Familie von mir, meine allen Verwandten, Onkel, Tanten, Vetter, die blieben alle in Auschwitz. Der eine, ten jeden, który jeszcze był w Brzeżynce, ten na blok 17, który był Schreiberem, on przeżył Oświęcim. Jakśmy ewakuowali 18 stycznia, przy drodze został zastrzelony. Dieser eine Vetter von mir, der Schreiber auf dem Block 17 in Birkenau gewesen ist, von dem ich gesprochen habe, der überlebte das Lager und wurde während der Evakuierung unterwegs erschossen. Am 18. Januar 1945. Ich habe ihn bei dieser Evakuierung persönlich gesehen. Leider gab es keine Rettung mehr für ihn. Znałam osobiście Lili Tofflera. Ich kannte Lili Toffler persönlich. Była moje koleżanka. Das war meine Kameradin. Którą przyjechałam do obozu. Mit ihr kam ich ins Lager. Pracowała Reisko Laboratorium. Sie hat in Reisko im Labor gearbeitet. Dzięki Bogera został wykończony. Bo Boger obiecał, jeżeli się nie przyzna, kto Boger ist an ihrer Liquidierung schuldig. Boger hat nämlich gesagt, wenn sie nicht gesteht, dann kto ten list pisał, zostanie przez moją własną ręką zastrzelony. Boger hat ihr gedroht, wenn sie nicht gesteht, wer den Brief geschrieben hat, wird sie mit seiner eigenen Hand erschossen. To wiem osobiście od tej koleżanki, które pracowali na politische Abteilung. Das weiß ich, das habe ich persönlich von meinen Kameradinnen gehört, die in der politischen Abteilung gearbeitet haben. Das wäre eigentlich alles, was ich zu sagen hatte. Haben Sie in dieser Zeit auch den Angeklagten Bednarek persönlich kennengelernt? Nein, ich habe ihn nie gesehen und ich kenne ihn nicht. Waren Sie in der Nähe des Angeklagten Bednarek seinerzeit untergebracht? Czy była pani w pobliżu, mieszkała pani w pobliżu gdzieś Bednarka? Tak, był pierwszy obóz kobiecy i zaraz było męski obóz. Ja, hier war das erste Frauenlager und gleich daneben war das Männerlager. Tam, gdzie było SK. Dort, wo SK gewesen ist und war Kapo dort. Tam, tak. Ale jeszcze chciałam zaznaczyć, jak pracowałam w Arbeitseinsatzu, przez doktor Bieniek, Ernest, posłał dalej dla nas wszystkich kobiet lekarstwo. Kto? Bednarek. Lekarstwo, żywność i odzież. Ich wollte noch etwas sagen. Als ich beim Arbeitseinsatz tätig gewesen bin, hat Bednarek durch Dr. Bieniek Ernest uns, den Häftlingsfrauen, Medikamente, Lebensmittel und Kleidungsstücke geschickt. I jeszcze przed Arbeitsdienstem, Häftling Arbeitsdienst, Viktor Kocz. Dasselbe hat getan durch den Häftlingsdienst, Arbeitsdienst, Häftlingsarbeitsdienst, Viktor Kocz. Ja. Und Sie sind wann zum Arbeitseinsatz gekommen? Anfang 43? Kiedy pani przybyła do tego Arbeitseinsatzu? Początek 43. Koniec 43 roku. Koniec. Ende 43. Ende 43. Würden Sie uns bitte an der Karte einmal zeigen, wo Bednarek mit seiner Strafkompanie untergebracht war und wo Sie tätig waren? Das weiß ich nicht. Wo? Gdzie była kompania karna, niech pani. No przecież ja tam nie byłam w miejskim obozu, więc ja, ich war doch nicht im Männerlager, das kann ich nicht. Nein, aber Sie können uns vielleicht sagen, wo Sie untergebracht waren. Może pani pokaże, gdzie pani była. Also wenn Sie unten links dieses braune Gebäude einmal ansehen würden, das ist das Tor, das Eingangstor, wo nachher die Eisenbahngleise durchgelegt worden sind. Und das ist dann die Rampe, die sogenannte Rampe. Und links davon... Und ich wohnte hier, das war das erste Lager. Hier ist 25 und hier ist 15, hier habe ich gewohnt. Da haben Sie gewohnt. Das war das erste Lager. Und Bednarek musste dort irgendwo oben sein. Ich weiß nicht, wo 25 ist. Ja, das war also doch eine recht große Entfernung zwischen Ihnen beiden, nicht? Ja. Naja, mit ihm hatte ich ja auch keine Verbindung. So, dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Sie können uns infolgedessen wohl von Bednarek sonstige Einzelheiten nicht sagen, mit Ausnahme dieser Tatsachen, die Sie uns eben geschildert haben, dass er für Sie und Kameradinnen von Ihnen Medikamente und Lebensmittel gebracht hat. Ich kann nichts anderes sagen, nur das. Nur das. Haben Sie von irgendwelchen Gerüchten einmal gehört, dass er mit den Leuten, die ihm unterstellt waren, sehr grausam umgegangen ist? Słyszała pani coś od innych ludzi, że on był okrutny do tych, którzy mu podlegali? Między nas kobiet był bardzo ulubiony, bo nam pomagał. Von uns Frauen war sehr gern gesehen, also weil uns geholfen hat. Ja. Wir mochten ihn gerne. Ja. Ich habe keine Fragen mehr. Hat das Gericht noch Fragen? Hat die Staatsanwaltschaft noch Fragen? Frau Zeugin, Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie anfangs 1943 von Stiewitz aufgegriffen wurden und vergast werden sollten. Welche Funktion hatte Stiebitz damals? Arbeitsdienstführer. Arbeitsdienstführer. Kannten Sie ihn schon vor diesem Vorfall? Już przed tym go pani znała, przed tym wypadkiem. Znałam go przed tym, bo był w tym obozie, gdzie ja byłam w Birkenau Arbeitsdienstführerin. Ich kannte ihn schon vorher, weil in Birkenau, wo ich gewesen bin, Arbeitsdienstführer war. Einer der Angeklagten hatte einmal behauptet, er sei erst frühestens im Jahre 1943 oder vielleicht auch erst 1944 zu einer solchen Funktion gekommen. Ich wollte Ihnen das nur vorhalten. Sie sind sich sicher, dass das schon zu diesem Zeitpunkt der Fall war? Ja, weil er zuerst Arbeitsdienstführer in Birkenau gewesen ist. Er war damals, als die Oberaufseherin Drechsler gewesen ist. Er war also in Birkenau einer der ersten Arbeitsdienstführer. Sondern du jeden im Spierschiff. Jawohl, gut, danke. So war es. Wer hat Ihnen erzählt, dass Ihr Vater am 19. Mai 1942 von Claire abgespritzt worden ist? Mój kuzyn, który jeszcze żyje w Czechosłowacji, on pracował na blok 28. Ein Vetter von mir, der jetzt noch in der Tschechoslowakei lebt, der auf dem Block 28 gearbeitet hat. Wie hieß der? Können Sie das noch? Jak on się nazywa, pani może powiedzieć? Mittelmann Bubi. Bubi Mittelmann. Bubi Mittelmann. Mittelmann. Hat er Ihnen erzählt, ob er das selbst gesehen hat oder ob er das von dritter Seite erfahren hat? Schon pani opowiadał, czy on to sam widział, czy słyszał od trzecich osób? On sam osobiście nie widział, bo jak on to robił, to tam Häftlinge, czyli nie byli Häftlinge. Er hat das selbst persönlich nicht gesehen, weil als er das getan hat, dann waren die Häftlinge nicht zugegen. Davon wussten aber alle auf dem Krankenbau. Und er war Schreiber im Krankenbau. Herr Rechtsanwalt Ormond, Herr Rechtsanwalt Rabe, Herr Rechtsanwalt Dr. Eggert. Frau Zeugin, zunächst eine persönliche Frage. Was ist Ihr Ehemann von Beruf? Zawód pani męża. Męża? Da. Ekonomist. Nationalökonom. Und er arbeitet noch in Polen. I on jeszcze w Polsce pracuje. Miał strasznie nieprzyjemności i został zwolniony. Er hat sehr große Unannehmlichkeiten gehabt und wurde entlassen. Können Sie sagen, worauf diese Unannehmlichkeiten beruhen? Może pani powiedzieć, jakie to były nieprzyjemności? Jak przyszedł i pisali w gazecie, że on pod Biednarka bronił. Als er zurückkam, wurde in den Zeitungen geschrieben, dass er Bednarek verteidigt hat. Danke. Ist Ihnen ein Zeuge namens Beranowski ein Begriff? Wie heißt er? Beranowski, der hier vernommen worden ist. Beranowski. Baranowski. Baranowski, meinen Sie? Zbigniew. Zbigniew Baranowski, meinen Sie? Er hat hier einen anderen Krakau. Vornamen an. Ist er aus Krakau? Ja, er war aus Krakau. Tak jest. Und du aus Krakowa? Tak jest. Jawohl. Kann die Zeugin etwas über das jetzige Schicksal dieses Zeugen sagen? Czy może pani coś powiedzieć o tym, co się z nim teraz dzieje? On obkradał ten czas, jak mieszkał w Krakowie, obkradał po tej restauracji, uciekł. Obkradał? Obkradał. Er, damals, als er in Krakau gewesen ist, dann stahl er in einem Hotelrestaurant. Beraubt. Er stahl dort im Hotelrestaurant in Krakau. Und flüchtete daraufhin nach Tschechoslowakei von Polen aus, wo er jetzt noch lebt. Er hat Angst gehabt, dass man ihn deswegen, wegen dieser Diebstähle, verhaften wird. Danke. Ist Ihnen ein weiterer Zeuge, der nicht hier vernommen worden ist, namens Czopnik ein Begriff? Czy pani zna innego jeszcze świadka? Czopnik jest jego nazwisko, który tu nie był w charakterze świadka. Czopnik. Pani zna takiego? Czopnik, słyszałam to nazwisko, ale osobiście go nie znam. Ja, den Namen Czopnik habe ich wohl gehört, aber persönlich kenne ich ihn nicht. Wissen Sie etwas davon, weshalb er nicht hier nach Frankfurt kommen konnte? Czy Panie nic nie jest wiadomym, dlaczego on nie mógł przyjechać tu do Frankfurtu? Ein solcher Zeug ist uns bisher nicht genannt worden. Entschuldigung, ich weiß inzwischen, dass wir den verkehrten, also den Namen mit einem Buchstaben verkehrt angegeben haben. Das ist der Zeuge Czobryk mit Czobryk, R. Ja. Wir haben die Informationen damals handschriftlich bekommen. Der heißt in Wahrheit Czobnik mit N. Ja. Aber es ist dieselbe Person, auf die sich die Mitteilung des polnischen Justizministeriums bezieht. Ja, bitte. Czy Panie jest wiadomym, dlaczego on nie mógł przyjechać? Jeżeli on chciał Bednarka bronić. Wenn er Bednarek verteidigen wollte, dann, ja. wohl, na pewno nie puścili. Dann hat man ihn sicher nicht losgelassen. Aber ich kann das nicht sagen, so ganz bestimmt. Frau Zeugin, ich kann in diesem Zusammenhang im Hinblick auf Sie und Ihre Familie nicht weiter in Sie dringen. Es ist Ihre Sache, was Sie dem Gericht hier erzählen wollen. Aber ich darf Sie daran erinnern, dass für den Angeklagten Bednarek hier sehr viel auf dem Spiel steht und dass nicht nur die Verteidigung, sondern auch die übrigen Prozessbeteiligten, insbesondere das Hohe Gericht, sehr lebhaft daran interessiert sind, gerade über dieses Problem im Einzelnen unterrichtet zu werden. Ich bitte Sie deshalb, das, was Sie davon wissen, hier dem Gericht zu erzählen. Nie chcę specjalnie głęboko sięgać moimi pytaniami, bo nie chcę, żeby to miało jakieś skutki dla Pani i Pani rodziny, ale ja zwracam Pani uwagę na to, że to, co tutaj grozi Bednarkowi, to jest bardzo dużo i z tego powodu nie tylko obrona, ale też wszyscy, którzy biorą udział w tym procesie, szczególnie Wysoki Sąd, są zainteresowani w tym, żeby dowiedzieć się szczegółów na ten temat. Jeśli Pani może, nam może powiedzieć coś więcej na ten temat. Więc osobiście nie będę mówiła na ten temat, bo nie chcę mieć nieprzyjemności w domu, jak wracam. Ich persönlich möchte bitte nicht darüber sprechen, weil ich keine Unannehmlichkeiten nach meiner Rückkehr zu Hause haben will. Ich habe dann keine weiteren Fragen. Entschuldigung. Ich habe keine weiteren Fragen, aber ich darf jetzt bereits ankündigen, dass ich der Entlassung dieser Zeugin widersprechen werde, bis die Zeugen Gumkowski und Rawicz hier gehört sind, weil diese Zeugen eventuell der Zeugin gegenübergestellt werden müssen. To znaczy, że on... Darf ich das übersetzen? Ja, bitte schön. To znaczy, że obrońca nie chce wypuścić panią, bo każdy musi zgodzić się na to, że świadek może odejść. To jest taki zwyczaj. Nie chce się zgodzić, że pani została zwolniona jako świadek do tego czasu, dopóki Rawicz i Gutkowski nie będą przesłuchani tutaj w charakterze świadków. A jeżeli oni nie przyjdą? Und wenn sie nicht kommen? Ja mam troje dzieci w domu. Ich habe ja drei Kinder daheim. Ja, Sie müssen auch nicht so lange hier bleiben, brauchen Sie keine Angst haben. Nie potrzebuje się Pani bać, tak długo Pani tu nie będzie. Sonst noch Fragen zu stellen? Hör ich es mal gerne. Verzeugen Sie Fragen von einem Häftling Viktor Gotsch? Lebt der Häftling noch? Czy on żyje jeszcze? Tak jest. Jawohl. Können Sie, er ist in Polen. Ja, können Sie mal den Zunamen buchstabieren und die Anschrift angeben? Gotsch, on się nazywa. T. Gotsch. Kocz. Ty. K. K. O. A. Ktocz. Tkocz. Ja. Aha. Theodor Kaufmann. Otto Cezar Zeppelin. On był Arbeitsdienstem Brzezińce. Er war Arbeitsdienst in Birkenau. Ja. Osobiście zna Bednarka. Er kennt Bednarek persönlich. Mich interessiert, ob die Zeugin die Heimatanschrift... Czy Pani adres jego zna? Dokładnie nie znam jego adres, ale jeżeli koniecznie by było potrzebne, mogłabym później dostarczyć. Genau kenne ich jetzt die Adresse nicht, aber wenn es notwendig ist, kann ich sie Ihnen besorgen. Ja, vielen Dank. Dziękuję bardzo. Sind von Seiten der Angeklagten noch Fragen zu stellen? Bitte schön, Kado. Herr Präsident, ich hatte mit dem Arbeitseinsatz gar nichts zu tun gehabt. Und in Auschwitz habe ich überhaupt niemanden, keine Frau geschlagen. Ich bin 58 Jahre alt, ich habe in meinem Leben überhaupt meine Frau nicht geschlagen. Also die Zeugin hat nicht behauptet, dass Sie mit dem Arbeitseinsatz etwas zu tun gehabt hätten, sondern sie hat nur gesagt, Sie seien in betrunkenem Zustand aus dem Führerheim herausgekommen und hätten kurzerhand die Zeugin getreten. Mit den Worten, was tust du, verfluchter Jude, hier und treibst dich hier herum? Das Das ist nicht wahr, Herr Präsident. Das ist nicht wahr. Und gerade die Arbeitseinsatz, die Frauen, die hatten in Auschwitz sehr gut, die haben sehr gut gelebt. Und möchte Ihnen gleich Vorsitzender sagen, ich habe den Häftlingen die Lebensmittel abgenommen und der Obersturmführer Sell hat die Frauen ihnen alles gegeben. Die haben doppelte Portionen haben sie bekommen. Wenn sonst keine Fragen mehr zu stellen sind, von Seiten Claire und Boger keine Fragen, keine Erklärung abzugeben. Okay. Frau Zeugin, können Sie das, was Sie gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Czy może pani stać? Tak, jest. Jawohl.